Friends, we're back. Freunde, wir sind zurück. Again, you're listening to me. Danke, dass ihr mir zuschaut und zuhört. You guys. Ihr seid wunderbar. Maybe they're watching you. Oder vielleicht schauen sie ja dich. I think you're watching him, right? Ich denke, ihr schaut ihn, oder? You know, I said to Daniel, wisst ihr, ich habe Daniel heute gesagt, if you would ever leave me and stop working with me, I would immediately lose 50,000 followers on Instagram. Wenn du jetzt nicht mehr für mich übersetzen würdest, so würde ich sofort 50,000 Followers verlieren. Oder ihr schaut ihn, ich weiß, ihr macht das, ich weiß es. Und das macht mich glücklich. Ich möchte mit euch über ein Thema reden, das Belohnung heißt. Something very important. Wisst ihr, Belohnung ist etwas sehr Wichtiges. I'll use the word reward a lot. Und die Bibel redet sehr viel über Belohnung. There's reward here on earth. Es redet über Belohnung hier auf der Erde, die Belohnung im Himmel, the reward in the millennium. Die Belohnung im Millennium. Here's my question. You know, und da ist meine Frage. Which is the most important reward? Was ist die wichtigste Belohnung? This life on earth will last maybe 80 years. Yes. Das Leben hier auf Erde wird etwa 80 Jahre sein. For me, because Jesus will come back before. Also nicht für mich, weil Jesus kommt vorher zurück. Ich bin ganz sicher. But normally anything could be 60, 70, 80 years. Aber normalerweise könnte es so zwischen 60 und 80 Jahre sein. So does it make sense to work for reward that only lasts 60 to 80 years? Und es macht doch keinen Sinn, für eine Belohnung zu arbeiten, die nur 60 bis 80 Jahre dauert. Every reward that lasts 1,000 years, like in the... Wenn du eine Belohnung haben könntest, die 1,000 Jahre dauert, wie im Millennium. No. Nein, das macht doch keinen Sinn. Weil 1,000 Jahre ist doch viel länger als 60. But imagine you can have reward in heaven. Aber stell dir vor, du könntest Belohnung im Himmel haben. So. It's eternal. Dann ist das eine Ewigkeit. 1,000 years compared to eternity is like a blank. Und 1,000 Jahre im Vergleich zu einer Ewigkeit ist auch nur kurz. In the only sense that life makes is to live things, to live life for eternity. Also für mich der einzige Sinn, der es macht zu leben, ist, wenn ich das Leben für die Ewigkeit lebe. To live life for eternal reward. Und das Leben für eine ewige Belohnung leben. Ich möchte euch etwas sehr Interessantes über die ewige Belohnung erzählen. Heute Morgen habe ich mit einem Freund geredet und ich habe gesagt, wenn ich dir sage, ich liebe dich, dann ist das nie ein Kompliment. Und er hat mich so angeschaut und ich habe gesagt, schau, I have to love you. Ich muss dich ja lieben. As a Christian, we are clearly told that we have to love everybody. Als ein Christ müssen wir einander lieben. Das steht in der Bibel. So when I love you, that's not a compliment. Also wenn ich dich liebe, dann ist das kein Kompliment. I'm fulfilling my Christian obligation. Ich mache nur, was ich als Christ machen muss. I said, if I tell you I like you. Aber wenn ich sage, ich mag dich, that's a real compliment. Dann ist das ein wirkliches Kompliment. The same scripture that says we have to like one another. Weil es gibt keine einzige Schriftstelle, die ich kenne, die sagt, wir müssen einander mögen. Weil es sagt, wir müssen einander lieben. So here is what I want you to catch. Und da ist das, was ich möchte, dass ihr versteht. So I was doing a seminar in a church in America. Vor ein paar Jahren redete ich an einem Seminar in einer Gemeinde in Amerika. Ein ganzes Wochenende. Und es war wunderbar. The manifest presence of God. Da war diese Gegenwart Gottes. Healings and miracles. Und Heilungen und Wunder. Und Leben, die sich verändert haben. Und prophetische Wörter, die freigesetzt waren. Crazy 3 days in und es waren wirklich ganz verrückte, wunderbare 3 Tage. On the third day, am dritten Tag dann, yeah, I walk into the meeting. Da bin ich in dieses Meeting hineingekommen. How many people said to me, und ich weiß nicht, wie viele Leute mir gesagt haben, you better be loving you. Right? Reinhard, du bist zurück, wir lieben dich, wir lieben dich. How much they love me. Alle haben mir gesagt, wie sehr sie mich lieben. When I got in the pulpit to preach, als ich da nach vorne ging, um zu predigen, habe ich gesagt, Leute, ihr seid alle so stolz auf mich und habt gesagt, wie sehr ich mich liebt. Aber es tut mir leid, dass ich euch sagen muss, you are not going to get any reward for loving me. Ihr werdet keine Belohnung bekommen, weil ihr mich liebt. Zero. Null. So, Reinhard, we didn't have to love you. So, Reinhard, sollen wir dich nicht lieben? Nein, um das geht es nicht. Aber da ist der Punkt. What Jesus said in Matthew 5:46. Schau, was Jesus sagt in Matthäus 5:46. If you love those who love you, what reward do you have? Do not even the tax collectors, which were the worst of the sinners, do the same? Denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, was habt ihr für einen Lohn? Tun nicht auch die Zöllner, die die Schlimmsten waren, dasselbe? Und die Gemeinde wusste, dass ich sie liebe. Und ich habe mein Leben ausgegossen für 3 Tage. Und ich habe wenig geschlafen. Ich habe prophezeit, ich habe gepredigt, ich habe die Kranke geheilt von morgen bis am Abend. So, ihre Liebe für mich war nichts anderes als eine Antwort für meine Liebe für sie. Und da ist, was Jesus sagt. Da gibt es keine Belohnung mehr. That's rough, huh? Und das ist noch schwierig, oder? So, that means, Reinhard, if I love you, when you love me, I'm not going to get anything for that from Jesus. Also, Reinhard, bedeutet das, dass wenn ich dich liebe, weil du mich liebst, dann komme ich keine Belohnung mehr? Nein. Sinners do the same thing. Nein, weil die Sünder machen ja das Gleiche. I scratch your back, you scratch my back. Weil auf Englisch sagt man, ich kratze deinen Rücken, du kratzt meinen Rücken. Oder eine Hand wäscht die andere auf Deutsch. I said very good. Und wisst ihr, das ist gar genauso. Love me. You don't even be a Christian to do that. Ich liebe dich, du liebst mich. Für das musst du kein Christ sein. My friend, every day we Jews between reward on earth and reward in heaven. Mein Freund, jeden Tag müssen wir uns entscheiden für eine Belohnung im Himmel oder auf der Erde. Yes, I'm so. My friend. Mein Freund. There is something about the Brazilian culture that I'm trying to change. Da gibt es etwas in der Kultur von Brasilien, das ich versuche zu ändern. I don't know if I can, but at least I can influence some people. Also ich weiß nicht, ob ich es kann, aber ich kann wenigstens ein paar Leute beeinflussen. And it's this thing about reward here on earth. Und das geht um diese Belohnung hier auf der Erde. Look, if I come to your house. Schau, wenn ich zu dir nach Hause komme. And let's say you invite. Und sagen wir mal, du hast mich eingeladen. You make the most amazing feast. Und dann machst du eine wundervolle Party. And then you send me home with a beautiful homemade cake. That's the best thing. Und dann sendest du mich nach Hause mit einem leckeren großen Kuchen, einem etwas Wunderbarem. Here in this culture of Brazil. Und hier in dieser Kultur in Brasilien muss ich dich zurückzahlen. I have to invite you back to my house. Und ich muss dich zurück einladen zu mir nach Hause. Empty bowl back. I can't bring it back empty. I've got to put something in. Und ich muss die leere Kuchenform zurückbringen, aber gefüllt, nicht einfach leer. Why can't we just say thank you and let people have reward in heaven? So können wir nicht einfach Danke sagen und die Leute ihren Lohn im Himmel haben? Every day we choose between reward on earth and reward. Jeden Tag entscheiden wir uns zwischen der Belohnung im Himmel und Belohnung auf der Erde. Und Jesus hat gesagt, when you give, do not give so that people see it. Jesus hat gesagt, wenn du gibst, so gib es nicht, dass die Leute es sehen. Look what he says in Matthew 6, verse 1. Schau, was er sagt in Matthäus 6, 1. He says, do good to please God. Da steht in Matthäus 6, 1, habt Acht, dass ihr eure Almosen. You do not do your charitable deeds before men to be seen by them. Matthäus 6, 1, ja, du hast es gesagt. Habt Acht, dass ihr eure Almosen nicht vor den Leuten gebt, um von ihnen gesehen zu werden. Look, otherwise, you have no reward with your Father in heaven. Und schau, was da steht. Sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. So Jesus said, you have to choose, get the reward here or get it there forever. Also Jesus sagt, du musst dich entscheiden, ob du die Belohnung hier auf der Erde oder im Himmel haben möchtest. Die Recompensa no céu. Think about it. Denk darüber nach. So, Jesus not saying that nobody must ever find out what he gave to who. Und Jesus sagt nicht, dass keiner herausfinden darf, was du wie viel wem gegeben hast. No. Nein, nein, nein. Aber er sagt das. What's your motive behind doing this? Was ist deine Motivation, wenn du das machst? Wieso machst du es? Give and then I'm going to tell everybody, put it on Instagram, how generous I was. Weißt du, wenn du gibst und dann auf Instagram veröffentlicht, wie großzügig das du warst? Say, wow! Und alle sagen, wow! Well, that was your reward. Dann hast du deine Belohnung bekommen. Oh, was your reward. Dieses wow war deine Belohnung. So, how about, I'm just going to give because I love to be generous. Und wie wäre es einfach zu geben, weil du großzügig bist? How about generous? How about loving the homeless guy on the street who can never pay you back? Wie wäre es, den Obdachlosen von den Straßen zu lieben, der dir nie zurückzahlen kann? A kid that's been spoiled and abused and can never pay you back. Oder ein Kind zu lieben, das missbraucht wurde und das ganz schwierig ist und dir nie zurückzahlen kann. This will be bringing you reward. Das wird dir eine Belohnung im Himmel geben. We have to understand. Wir müssen verstehen lernen. Love those who love me back will give me no reward in heaven. Dass wenn ich die liebe, die mich lieben, das gibt keine Belohnung im Himmel. Those who they will give me back is not going to give me reward in heaven. Und Dinge denen zu geben, die mir zurückgeben können, wird auch keine Belohnung im Himmel geben. Und jeden Tag müssen wir uns entscheiden. For there or reward. Eine Belohnung im Himmel oder auf Erden. So one day many people are going to stand before. Und eines Tages werden die Leute vor Jesus stehen. And he says, sorry. Und er sagt, tut mir leid, okay. No reward for you. Da gibt es keine Belohnung mehr für dich. Aber Jesus, ja, ich weiß, du hast ganz viel getan. Aber du bist auf der Erde schon bezahlt worden. Tut mir leid. Finde jemanden, der dich nicht zurücklieben kann und liebe diese Person. Finde jemanden, von dem du weißt, dass er dir nicht zurückgeben kann und gib diese Person. Sammle die Belohnungen bei deinem Vater im Himmel. Welche Belohnung möchtest du? Ich habe mich entschieden. Okay, wir sehen uns.